Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich tauche mich tief hinein in diese Flut von Sünd und Unreinigkeit. Bin ich hier frei und jauchze voll Seel'ge Freud. Jesus ist treu, o preis seiner Liebe Macht, preis seiner Liebe Macht, preis seiner Liebe Macht, die uns erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Ich leide nicht länger Pein, habe nun Mut. Mir ging ja ein neues Licht gnadenvoll auf, drum zweifle ich ferner nicht in meinem Lauf. O Preis seiner Liebe Macht, Preis seiner Liebe Macht, Preis seiner Liebe Macht, die uns erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut, das heilt die Gebrechen fein, macht alles gut. Hier wandelt der Sorgenherr schnell sich in los. Man weinet und klagt nicht mehr an Jesu Brust. O Preis seiner Liebe Macht, Preis seiner Liebe Macht, Preis seiner Liebe Macht, die uns erlöst. O Jesus, gekreuzigt Herr, dir jauchz ich zu, mein Heiland, mein Gott und Herr, in dir ist Ruh. Mit dir überwind ich weit des Todes Macht, o Wort voller Seligkeit, es ist vollbracht. O Preis seiner Liebe Macht, Preis seiner Liebe Macht, Preis seiner Liebe Macht.